Kundgabe 255. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.01.1938. Böse Mächte. Gute Geistwesen. Grund und Wunder der Kundgaben. Vergebens ist unsere Mühe, in dich einzudringen, wenn du unseren Gedanken wehrst. Überlasse dich uns willig, so ist das Aufnehmen leicht. Versuche zu folgen. In jedem Augenblick deines Lebens versuchen Besitz zu ergreifen von deiner Seele, sowohl gute wie böse Kräfte. Und daher gibt es so oft Tage und Stunden, wo sich der Kampf dieser Mächte gegeneinander bemerkbar macht im Gefühlsleben des Menschen. Es sind dies die Zeiten, wo sich des Menschen Unlust, Unwilligkeit und andere wenig gute Triebe bemächtigen und ihn in einen Zustand innerer Unzufriedenheit versetzen. Und gerade in solchen Zeiten fällt euch auch das Beten schwerer, wo ihr euch doch damit leicht wieder aus der Gewalt solcher Dämonen befreien könntet. Ihr müsstet aber mit allem Willen gegen solche eurer Seele leicht Schaden zufügenden Zustände ankämpfen und müsstet immer trachten, die Verbindung mit eurem Herrn und Heiland recht schnell wiederherzustellen. Dann nur allein ist euch der Sieg über diese bösen Mächte gewiss. Der Herr schützet euch, denn seine Liebe möchte euch alles fernhalten. Doch brauchet ihr auch solche Zeiten nicht fürchten, wenn ihr auch dann immer auf die innere Stimme hört, die euch den Weg weiset zum inneren Frieden. Und nun horch auf unsere Lehren, die wir in des Heilands Auftrag dir bringen sollen, zur Stärkung und zur Aufmunterung für die kommende Zeit. Gott hat euch erschaffen und ihr lebt nun in der Welt, vollkommen gleichen Geistes, doch in verschiedenen Entwicklungsstufen, die ihr von euch heraus in mehr oder weniger langer Lebensdauer ersteiget, je nach eurer eigenen Arbeit an eurer Seele. Es ist das Arbeiten an sich selbst die einzige Aufgabe, die euch der Herr gestellt hat bei eurer Erschaffung. Und zu diesem Zweck gab euch der Herr Geistwesen zur Begleitung durch das Erdenleben. Geistwesen, die sich in Liebe um euch bemühen, auf dass ihr nicht schutzlos den bösen Kräften ausgeliefert seid. Geistwesen, die euch ständig betreuen und euch stets auf Erden so zu beeinflussen suchen, dass ihr der Arbeit an eurer Seele gern und willig nachkommt. Und diesen Geistwesen sollt ihr euch überlassen, auf dass euch geistiges Denken vermittelt wird, sollet ihr eure Herzen öffnen den Zuflüsterungen und Ermahnungen, die von diesen Geistwesen euch fortgesetzt zufließen. Ihr habet dann ein viel leichteres Wandeln durch das Erdental. Ihr gehet nie einsam und verlassen durch dieses, sondern ihr seid stets geleitet von Kräften, die euch zum Vater führen und euch jedes Irregehen ersparen wollen. Aber nun wird euch die Aufgabe, eine innige Verbindung mit diesen Geistwesen zu suchen, weil der Herr selbst mit euch durch diese Wesen sprechen will. Es ist dies ein großer Beweis seiner Liebe zu euch Erdenkindern und nur verständlich durch die große Not, die jetzt den Erdenkindern droht. Deshalb sucht der Herr durch den Mund solcher williger Kinder, die sich den sie umgebenden Geistwesen verbinden, um die Worte des Herrn entgegenzunehmen, den seinen auf Erden wieder Worte des Trostes zukommen zu lassen. Er sucht den Glauben der Menschen wieder zu erwecken, wo er verloren war, und zu stärken, wo er geschwächt ist. Denn ohne Glauben geht der Mensch dem Untergang entgegen. Ohne Glauben bemächtigen sich seiner die bösen Mächte. Ohne Glauben wendet er sich ab von der Göttlichkeit und geht den Weg des Verderbens. Und wo der Mensch nicht mehr Gott zu erkennen vermag in dem, was ihn täglich umgibt, dort muss er von Neuem hingewiesen werden auf den Herrn des Himmels und der Erde, und soll er durch Wunder wieder vom Wirken Gottes in Kenntnis gesetzt werden, auf dass sein Blick sich wieder himmelwärts wende und er zurückfinde zum Vater, der ihn erzeuget hat und der nicht will, dass eines seiner Wesen dem Verderben entgegengehe, weil es den himmlischen Vater nicht erkennt. Amen.